Na, Rudi? Warte mal, ich räume erst mal ab. Sag mal, du bist ja jeden Tag hier. Willst nicht mal verreisen, ganz weit weg. Da muss ich ja essen. Besteck, nee, nee, lieber Klaus, ich bleib zu Haus. Willst du dich nicht mal in ne Sonne legen? Nee, denn pellig mir wie deine Bockwurst hier. Nee, nee, lieber Klaus, ich bleib zu Haus. Ich stehe hier am Bock.